Schicksal, doch ficke dich mit Leichtigkeit. Nein, du bist kein Zombie, weil du bald unter der Erde bist. Mann, ich bin ein Mörder und zu schwule Ex-Perverte Blick. Mein Schwanz hat blaue Flecken, dank der Fotzen, die ich bums. Du sagst dreimal meinen Namen und ich kill dich ohne Grund. Ich halt Rapper auf Distanz, ich bin Fernkampf fokussiert. Alter, mit dir kann man scheinbar nur durch Schmerz kommunizieren. Ich deponiere tote deutsche Rapper unter Brücken. Halte Rap gefangen, aber mach's aus freien Stücken. Es ist schon stressig, der Beste zu sein. Yeah, Jenken am Mike, Southside for life. Der Tod, er lauert um die Ecke. Ich lasse Deutschrapper verrecken. Du bist kein Gegner, du bist nichts. Du hast Videos, ich hab Clips. Der Tod, er lauert um die Ecke. Ich lasse Deutschrapper verrecken. Du bist kein Gegner, du bist nichts. Du hast Videos, ich hab Clips. Clips, huh? Ich hab zu viel Strumpf in meinen Tesla und schieß Blitze aus dem Fenster. Shit, Cypher wie Antenna, ich treff schneller als ein Aimbot, was serious ist. Ich fühl mich animiert, als wär ich K-Pop. Wow, yo, was ihr klaut, ich mache Dreck. Fuck, so bin ich taub, ich bin der Teufel für euch jetzt. Klick heißt für mich alles, ich geb alles, was ich kriege. Mein Tod sind deine Augen, meine Dämonen, deine Liebe. Yo, schlechte Rapper singen auf wunderschöne Beats für etwas Tiefe. Was soll der Scheiß? Untergrund hat für mich keinen Reiz zu rappen, auch zur Sommerzeit. Während jeder Journalist in Urlaub fährt, Mordursache ungeklärt, Motivation ist ungefähr. Ich höre 50 deutsche Rapper und krieg Hass, kriegt auf die Snare. Lars ist deine Lichtgestalt und kommt uns endlich retten. Fuck, yes, ja, und ich helf schenken. Der Tod, er lauert um die Ecke. Ich lasse Deutschrapper verrecken. Du bist kein Gegner, du bist nichts. Du hast Videos, ich hab Clips. Der Tod, er lauert um die Ecke. Ich lasse Deutschrapper verrecken. Du bist kein Gegner, du bist nichts. Du hast Videos, ich hab Clips.